1. Gott, Verleher dem König den Erteilskraft und schenkt dem Königsen den Gerechtigkeit, damit in deinem Sinne regieren kann. 2. A Sol den Vok mit Gerechtigkeit führen und den Benachteiligten zu ihrem Recht verhelfen, in dem unpartisch entscheidenden trifft. 3. Infolge seiner gerechten Herrschaft sollen die Bürger und Hügel dem Vok Frieden und Wohlergehen bringen, die Gerechtigkeit das Fundament des Landes bildet. 4. Awer die Unterdrückten innerhalb des Volks verteidigen, den Kindern do armen Beistandleisen und diegenigen bestrafen, die Gewalt ausüben. 5. Sein Ansehen und sein Einfluss sollen so lange bestehen wie die Sun und der Mond, über allkommenden Generation in Hinweg. 6. Sein Herrschaft wird so erfrischend wirken wie Regen, der auf ein Gemacht wies fällt, oder wie Schauer, die den Boden durch Fugten. 7. Waren seine Regierungszeit wird die Rechtschaffenheit aufblühen, und es wird ein umfassender Fried herrschen, bis der Mond nicht mehr existiert. 8. Sein Herrschaftsbereich wird sich von einem Meersam anderen erstrecken und vom Euphrat bis und die entferntesten Grenzen der Erde reichen. 9. Sogar sein Gegner in der Wust werden sich vor im Bugen massen, waren sein Feinde gezwungen sein werden, sich im Wolligantes juordnen. 10. Die Könige von Tarseisen den Fernen Inseln werden Geschenk bringen, waren die Herrscher von Saba und Seber im Tribut in Trichten. 11. Alkönige der Oder werden im Eier Ere erweisen und samtlich Volker werden dazu bereit sein, im zu dienen. 12. Dies geschieht, weil den Armen rettet, der am Hilf raft, und sich deren nimmt, die Ellen sind und niemand den haben, der sie unterstützt. 13. Im findet tiefs mit Gefühl für die Schwachen soe die Bedürftigen und setzt sich aktiv dafür ein, das Leben der Armen zu bewahren. 14. Befreit sie aus den Fesseln der Unterdrückung und Gewalt, die Leben in seinen Organ von unschätzbarem Wert ist. 15. Moge der König lange Leben und mit dem Gold aus Saba beschenkt werden, man wird beständig für ihn beten und intaglich segnen. 16. Das Land wird einen solchen Überfluss und Getreide herverbringen, das es selbst auf den Berg Gipfeln wächst und wie die Wälder des Libanon rauscht. 17. Sein Name soll für immer in Erinnerung bleiben und so lange bestehen wie die Sun, wo bei all Volker durch in gesegnet werden. 18. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, die der Einzigist, der solch Wunderbar Taten vollbringt und sein Markt seht. 19. Sein Herrlicher Name soll in Uigkeit gelobt werden, und die Gesamte Erde soll von seiner Herrlichkeit erfüllt sein, dies wird hiermit bestätigt. 20. Mit diesen Worten enden die Gebiet Davids, des Sohns Isaias, womit dieser Abschnitt der Samen seinen Abschluss findet.